bei mir in der Straße, in meinem Stammlokal. Da goss ich mir die Rübe zu zum wiederholten Mal. Doch diesmal kam ich ins Grübeln und ich dachte, du alter Sack, gehörst du nicht zum allerfinstersten Lumpenpack? Und trotzdem schau zurück, es hat immer Spaß gemacht. Wie viel gesoffen in mancher dunklen Nacht, wie viel schönen Frauen tief in die Augen gesehen. Ja, ja, es wird Zeit, mein Freund, Zeit zu gehen. Das Bier schmeckt schal wie immer, ich reg mich schon nicht mehr auf. Nur manchmal frage ich mich, warum ich jeden Abend diese Plempe sauf. Die Kleine hinterm Tresen trägt wieder ihr enges Kleid. Das Leben ist doch eine einzige verpasste Gelegenheit. Und trotzdem schau zurück, es hat immer Spaß gemacht. Wie viel gesoffen in mancher dunklen Nacht, wie viel schönen Frauen tief in die Augen gesehen. Ja, ja, es wird Zeit, mein Freund, Zeit zu gehen. Neulich weit nach Mitternacht, ich glaube letzten Freitag ist es gewesen, da hockte der alte Sensenmann auf einmal neben mir am Tresen. Ich sag zu ihm, hi Sense, warum so ein Gesicht? Er sagt, dass er mich mitnehmen soll, doch er ist radelhackelig und er lallt noch, schau zurück, es hat immer Spaß gemacht. Wie viel gesoffen in mancher dunklen Nacht, wie viel schönen Frauen tief in die Augen gesehen und nicht nur in die Augen. Es wird Zeit, mein Freund, Zeit zu gehen. Dann singt ihr sie jetzt, Tiere. Schau zurück, es hat immer Spaß gemacht. Wenn ihr das singt, ihr Kastrat. Wie viel gesoffen in mancher dunklen Nacht. Ich werd euch die Stirnritzen schon öffnen. Wie viel schönen Frauen tief in die Augen gesehen. Ja, ja.